das kommt nicht. Was geb ich dir, was ich verlor, was ich verschenkte, was ich davon war? Gemessen wird hinfort sofort dein Ankommen.